1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. In alter Frische zurück. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche. Und ich frage wie immer montags, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Wir haben eine freie und offene Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail mit reinzuschreiben. Mein erster Anruf heute Nacht ist Karl-Heinz und der ist 65. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Jürgen. Ja, Karl-Heinz, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Um was geht's? Ihr hattet in der vergangenen Woche jemand, der hatte solche eigenartigen sexuellen Wünsche. Das ist ja nicht ungewöhnlich in deiner Sendung. Nicht nur in meiner Sendung, nicht ungewöhnlich. Ja, ich meine, ich schaue ja deine Sendung. Ich meine, ich bin ja nicht auf der Straße. Ich sehe das ja nicht, Leute. Ich höre es ja bei euch jetzt. Ne? Ja, und aber das ungewöhnlich für mich war, und das ist auch der Grund meines Anrufs, er ist mit der Frau nicht klar geworden. Ja. Die er hatte, oder Freundin, was er hatte. Und dann ist er in einem Flatrate, oder ich kann mich da nicht mehr erinnern. In einen Flatrate, Flatrate-Puff oder so gegangen. Ja. So. Ja. Dann hörte ich zu und da hat er dann erzählt, und mit der Frau kam er ja auch nicht klar, mit der Nutte da, ne? Ja. Mit der Prostituierten. Prostituierten, sagen wir so, ja. So. Und dann sagte er geht da rein, er kann beispielsweise morgens reingehen, wenn er will, um 10 Uhr. Und wenn er will, geht er morgens um 4 Uhr wieder raus und bezahlt 100 Euro. Genau. Dann kann er mit mehreren Frauen zusammen machen. Genau, so ist das Geschäftsprinzip dieser Sachen, dass man da so und so viel Geld hinlegt, nicht viel, und dann stundenlang da in dem Etablissement bleiben kann. Und das ist der Grund, warum ich anrufe. Mhm. Dann setzt sich bei mir im Kopf fest, wieso 100 Euro. Mhm. Und wenn der den ganzen Tag da drin ist, was haben dann die Mädchen noch davon? Mhm. Wenn der mit 10 Mädchen da rummacht, dann hat vielleicht jede 10 Euro davon. Da habe ich gedacht, also da kann ja nicht viel übrig bleiben. Dann war am Samstag, hat Roland Berger, der Unternehmensberater, eine Preisverleihung war von Roland Berger. Ja. Da war unter anderem der Herr Köhler, unser Bundespräsident. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du den Bogen kriegst. So, ja, der Bogen kommt. Und da war eine Ordensschwester, Nonne. Ja. Die hieß, glaube ich, Lea Ackermann. Und die sagte, dass in diesem Fettweg, dass sie viele Frauen schon aus diesem Puff rausgeholt haben. Ah. Da sind Frauen aus Osteuropa, die werden dort unter falschen Voraussetzungen hierher geholt, werden in diesem Etablissement oder wie das heißt, festgehalten und müssen dann unter Umständen Monate dort arbeiten. Und da sind mehrere Frauen rausgeholt worden, und da hatte ich gedacht, ich muss das dem Jürgen sagen. Karl-Heinz, ich muss dir mal ein dickes Kompliment machen. Ich finde das sehr, sehr gut, dass du anrufst und das so klarstellst, weil ich mich nämlich schon ein bisschen geärgert hatte nach dem Gespräch vorige Woche, dass ich das so unkommentiert habe stehen lassen. Denn diese Flatrate-Bordelle, das ist der letzte Dreck. Da hast du völlig recht, da werden die Frauen ausgebeutet bis zum Gehtnichtmehr. Insofern ist es sehr, sehr gut, dass du es so sagst und auch in diesem Zusammenhang es erklärst, dass da offensichtlich eine Nonne sehr gute Arbeit leistet und den Frauen dabei hilft, da aus diesem Gefängnis rauszukommen. Meine totale Hochachtung für diese Frau. Also ich, ja, wie ich das gehört, ich habe sofort fiel mir deine Sendung wieder ein. Ja. Und ich habe gedacht, hoffentlich kann ich dem Jürgen irgendwie, ich habe ja keine andere Möglichkeit, das publik zu machen. Ja. Bei dir sind ja hunderte und aberhunderte Leute. Ja. Und dann können wir auf diese Art und Weise dann... Finde ich sehr richtig. Denn letztendlich läuft dieses auf eine ganz brutale Ausbeutung der Frauen hinaus. Genau. Diese sogenannten Flatrates in Bordellen, ja. Karl-Heinz, also vielen, vielen Dank. Finde ich super, dass du dich so spontan jetzt gemeldet hast und wir das jetzt hier auch in unserer Sendung klargestellt haben und ein bisschen aufgeklärt haben. Das war mein Anliegen, Jürgen. Sehr gut. Ansonsten noch einen schönen Abend. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Bitte, wiederhören. So liebe ich euch, aufmerksame Zuhörer und Zuschauer. Und das finde ich ganz toll, wenn dann sofort eine Rückmeldung kommt und wir erst in diesem Fall diese Sache dann so klargestellt haben. Ja, 0800 220 50 50. Wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über was, was Persönliches, was Allgemeines, was zum Streiten oder was Trauriges, was Schönes, 0800 220 50 50, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Bin gespannt und freue mich jetzt auf Nathalie. Und Nathalie ist 30. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Schön, dass ich wieder mit dir rede. Also noch zum ersten Mal mit dir rede. Ja. Nathalie, was geht's denn bei dir? Ja, ich hatte dich ja am Freitag versucht zu erreichen, weil es mir am Freitag super schlecht ging. Meine Mutter liegt seit ungefähr einem Monat in der Uniklinik mit einer Leberzirrhose. Mhm. Und man hatte mir nach einer langen Tortur mit Tiefschlaf und was auch immer für verschiedene Stadien, kam der Arzt am Freitag und sagte, na gut, das sieht nicht so gut aus. Und wenn sie bis Sonntag keine neue Leber kriegt, dann hätte sie wahrscheinlich keine Chance mehr. Ui. Ja, und es war am Freitag auch so, dass sie... Was für ein dramatischer Anruf oder was für eine dramatische Aussage. Ne, wenn man ja, am Freitag... Ich habe ihn auch direkt gefragt eigentlich, also wie es aussieht, weil es geht schon seit Wochen so und... Also der Arzt sagt Freitag, wenn die Mutter bis zum Sonntag keine neue Leber hat, wird sie wahrscheinlich sterben. Ja, obwohl er auch gesagt hat, man kann das so nicht sagen. Nee, genau nicht, aber wenn die das schon so grob sagen, dann ist es schon sehr ernst, glaube ich. Ja, genau. Also ihre Werte waren immer schlechter, jeden Tag noch schlechter und noch schlechter. Und am Freitag halt habe ich einen Schock bekommen. Also ich hatte mehrere Schocks schon, aber am Freitag hat sie auch aus dem Mund geblutet. Und irgendwie, die Gerinnung war super schlecht und... Naja, es war echt ein super, super schlimmes Bild. Und ist das bei Leberzirrhose, ist das ein Krankheitsbild oder ein Erscheinungsbild der Erkrankung, dass man aus dem Mund blutet? Nee, aber wenn die Gerinnung schlecht ist, dann kann es ganz schnell zu Blutungen kommen aus irgendwelchen Gründen. Verstehe. Am Tag davor hatte er mir sogar erzählt, glaube ich, dass die meisten Patienten, die an Leberzirrhose sterben, an einer Blutung sterben. Ach so. Und als ich das dann gesehen habe am Freitag und er mir dann das noch sagte, bin ich halt nach Hause gefahren nach dem Besuch im Krankenhaus und dachte, okay, also mach dich bereit, Nathalie, das war es mehr oder weniger. Nathalie, jetzt ist heute Montag. Was ja, ist geschehen? Und ich bin am Freitag nicht drangekommen und ich hatte auch schon einen Spruch bereit, dir zu sagen, Domian, wenn ich mit dir rede, dann hat meine Mutter wahrscheinlich auch noch eine Chance zu überleben, denn... Die haben ihr ungefähr 30% Überlebenswahrscheinlichkeit gegeben, überhaupt. Tja, und heute ist Montag. Ja. Und am Samstag früh kam der Anruf, dass eine Leber da ist. Das ist ja Wahnsinn. Und dann ist sie gleich operiert worden am Samstag? Genau, sie ist um 3 Uhr operiert worden. Die Operation ging ungefähr bis 11, soweit ich verstanden habe. Ja, und wie geht's ihr heute? Ja, sie ist immer noch im Koma. Mhm. Der Zustand ist kritisch, aber die Leber funktioniert. Sie hat eine super Gesichtsfarbe. Mhm. Und die Hoffnungen sind natürlich um 100% gestiegen. Ne? Was für ein dramatisches Wochenende für dich. Ja. Für euch, ja. Für deine Mutter natürlich auch. Klar. Wusste deine Mutter, wie ernst es ist am Freitag? Meine Mutter hat aufgrund des Ammoniaks hat nicht so klar denken können mehr. Sie war auch immer sehr, sehr müde. Ach so. Und da weiß ich jetzt nicht, also sie wusste schon, was wir vorhaben und dass sie da liegt, weil wir auf einen Leber warten. Aber am Freitag hatte sie zu mir gesagt, also in ihrem Delirium auch so ein bisschen, sie hat zu mir gesagt, es ist das Ende, jetzt geh raus. Also sie wollte mich rausschicken. Mhm. Und du hattest ja so oft gesagt, dass Patienten, die sterben, eben alleine sein wollen. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, das ist ihr Wunsch, aber ich habe sie gebeten, dass ich trotzdem dabei bleiben darf, weil ich wirklich dachte, dass sie will jetzt gehen, aber ich wollte schon dabei sein. Mhm. Und tatsächlich ist sie nicht gegangen und sie ist jetzt etwas gesünder, als sie am Freitag war. Das ist jetzt ein künstliches Koma, in dem sie liegt. Genau. Ist das normal nach so einer schweren Operation, dass man so ein paar Tage... Ja, auf jeden Fall. Ja. Bei ihr enorm, weil sie hat ein Multiorganversagen. Also sie wurde nicht operiert so lange, weil man zunächst keine Leber hatte, aber auch weil sie eine Lungenentzündung hat. Und Ach so, das auch noch. Genau. Mhm. Und die Nieren funktionieren auch gerade nicht. Also nach wie vor nicht. Ja, das wird etwas dauern. Ja. Also hoffentlich funktionieren sie bald. Das wissen die Ärzte ja nicht. Wie alt ist deine Mutter? Sie ist 54. 54. Mhm. Wie lange leidet sie schon an dieser Erkrankung? Ich würde sagen schon jahrelang, also vielleicht schon 10 Jahre oder so. Aber die Ärzte haben immer gesagt, also sie ist eine sehr starke und dynamische Frau. Sie hat Sport gemacht und wir haben alle gedacht, das wird sie mit 80, 90 immer noch durchmachen. Leberzirrhose, denken die meisten Menschen im ersten Moment, da ist Alkohol im Spiel. War genau, das war bei ihr nicht der Fall, überhaupt nicht. Ja, das gibt es nämlich auch, dass der Alkohol nicht im Spiel ist, sondern es andere Ursachen hat, die man wahrscheinlich gar nicht weiß, woher es kommt. Genau. Ja. Wie ist deine Mutter denn so in den letzten Wochen, als sie noch klarer bei Verstand war, mit diesem schweren Schicksal umgegangen? Also sie ist seit einem Monat ungefähr nicht so ganz klar im Kopf. Also sie ist im Dezember das erste Mal im Krankenhaus gewesen, weil sie irgendwas an den Beinen hatte. Und da sagte man ihr, ja, das ist aufgrund der Leber und überlegen Sie sich mal, ob Sie nicht eine neue Leber haben wollen. Und damals sagte sie, das kommt gar nicht in Frage und wenn es so weit kommt, dann will ich nicht mehr leben. Denn sie hat sich das ja alles so ausgemalt, wie es jetzt dann auch gekommen ist. Es war nämlich eine richtige Qual auch für sie und für uns alle, sie so zu sehen. Und als sie dann das zweite Mal ins Krankenhaus kam und die Werte dann immer schlechter wurden, da hat sie uns gebeten, dass wir sie nicht loslassen, dass wir kämpfen und da wollte sie schon leben, ja. Ja, das heißt, das war letztendlich auch im Sinne deiner Mutter, dass jetzt diese Operation durchgeführt wurde. Ja, doch. Ja. Sie hat auch gekämpft, sonst hätte sie das alles nicht geschafft. Also sie hat ja eine Lungenentzündung bekommen vorher schon. Ja. Und man hat sie in den Tiefschlaf gelegt und ihr also so einen Tubus in den Hals, damit sie überhaupt Luft bekommt. Nun klingt das ja nach wie vor alles sehr dramatisch. Das war eine schwere Operation. Deine Mutter ist sehr schwer krank. Die Operation ist aber wiederum gelungen und du sagst, sie hat schon eine bessere Gesichtsfarbe als vorher. Ja, genau. Besteht denn die Chance, dass sie wieder fast gesund wird? Also klar, natürlich. Es kann sein, dass sie in ein paar Wochen, wenn alles glatt läuft, also in 2-3 Wochen in der inneren Medizin liegt, ganz normal wieder, also vielleicht mit etwas Pflege essen und trinken kann und dass sie danach in einem Monat in eine Reha kommt, dann wahrscheinlich, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, die Medikamente müssen wahrscheinlich eingestellt werden, die man ja ein Leben lang dann nehmen muss nach einer Transplantation. Ja. Also in all diesen Dramen, gut, du zitterst jetzt immer noch um das Leben deiner Mutter, aber irgendwie muss dir doch ein großer Stein vom Herzen gefallen sein, als die Nachricht kam, da ist eine Leber. Ja, genau, weil wir hatten es ihr versprochen und der ganze Kampf, den wir gemacht haben, war, weil wir auf diese Leber gewartet haben. Ansonsten hätte sie diese Qual ja nicht durchgemacht. Und ich weiß noch, wie der Professor meinen Stiefvater in die Augen geguckt hat und gesagt hat, ja, wir werden ihre Frau operieren und sie wird gesund. Und dieses Versprechen, das war die ganze Zeit in meinem Kopf eben. Wenn sie gestorben wäre, dann hätte ich gesagt, gut, sie ist sinnlos qualvoll gestorben. So. Wie lange wird sie jetzt in dem künstlichen Koma gehalten? Weißt du das? Nee, das weiß ich nicht. Also wir warten erstmal ab, dass die Leber weiterhin super arbeitet und dass die Lungenentzündung zurückgeht. Vermutlich machen die das so wie letztes Mal, dass die immer weniger Schlafmittel geben und gucken, wie die Lunge funktioniert. Ja. Sehr aufreibende und spannende Zeit, ne? Jetzt genau. Für euch alle, für die ganze Familie. Weiß man was über den Spender der Leber? Nee, man weiß nur, dass das eine sehr junge junge Leber ist, weil sie hätte sonst keine andere Leber bekommen können, denn sie hätte die OP, also es gab eine Gefahr bei der OP, dass sie die OP nicht überlebt und eine zweite OP sowieso nicht. Das heißt, man hat auf eine gute junge Leber überhaupt gewartet. Das heißt, während dieser OP hat sie auch ständig in Lebensgefahr geschwebt, kann man sagen. Ja, klar. Ja. Sie hat eine sehr schlechte Gerinnung gehabt und zusammen mit der Lungenentzündung, also ich bin kein Mediziner, aber ich kann mir gut vorstellen, dass jede Blutung schiefgehen hätte können. Dann hast du doch wahrscheinlich am Wochenende vor lauter Aufregung und Gedanken und überhaupt kaum geschlafen, oder? Ja, klar. Ich war komplett außer mir. Ich war auch die ganze Zeit nicht im Haus, also nicht allein. Mensch, Nathalie, dann drücken wir aber deiner Mama die Daumen, dass sie es schafft, dass sie aus dem Koma rausgeholt wird und sie sich allmählich stabilisiert und vielleicht wirklich in ein paar Wochen, ein paar Monaten zu Fuß das Krankenhaus verlassen kann oder die Reha-Klinik und wieder ein relativ normales Leben führen kann. Mhm. Ja, das wird sie auf jeden Fall. Von Herzen wünsche ich das. Dankeschön, Domian. Alles Liebe. Und wenn sie ansprechbar ist irgendwann und fit und auch für solche Themen zugänglich ist, dann erzähl ihr mal, dass du angerufen hast und ich wünsche ihr persönlich auch alles Gute und bestell dir herzlichsten Grüße. Ja, ich danke dir herzlich. Alles Gute, tschüss. Alles Gute. So, und weiter geht es mit der Heike, die ist 42. Guten Morgen, Heike. Morgen, Domian. Hallo, Heike. Um was geht's? Ich möchte dir von Überfällen erzählen. Von Überfällen? Ja, ich bin leider das Opfer zweimal geworden und ich habe jetzt ein bisschen Probleme damit. Wo bist du denn überfallen worden? Also ich arbeite in einer Spielhalle als Aufsichtsperson. Ja, und in diesen Spielhallen fanden die Überfälle statt? Richtig. Beschreib mal, wie das abging. Also das erste Mal war im September, also ich muss jetzt erklären, ich habe noch nie in so einer Spielhalle gearbeitet, bin jetzt ein Jahr da. Und in dem einen Jahr ist es jetzt mittlerweile dreimal passiert. Einmal bei meiner Kollegin und zweimal bei mir. Ja. Also das ging einfach so ab. Der ist reingekommen, hat mir eine Pistole am Kopf gehalten. Also ein Täter? Ein Täter. Maskiert? Mhm. Ja. Hat dir die Pistole an den Kopf gehalten? Ja. Und dann ging halt alles ganz schnell. Kasse auf, Geld raus. Und hast du denn da viel Geld in der Kasse? Wir hatten. Hattet? Ja. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, aber wie viel Geld waren es beim Impf? Reden wir mal vom ersten Mal? Also so zwischen 800 und 900 Euro. Ne? Und das zweite Mal... Ist ja auch nicht so die Riesenmenge. Nee. Und das zweite Mal war dann nur 400 Euro. Ich bin da nicht so bewandert in Sachen Spielhallen. Da spielen die Leute auch an den Automaten hauptsächlich, ne? Richtig. Ja, und das Geld schmeißen die in die Automaten rein. Ja. Und lehrt ihr ab und zu diese Automaten, dass ihr an das Geld kommt? Oder woher hast du das Geld gehabt überhaupt? Nein, wir kriegen von unserem Chef einen gewissen Standard, was wir in der Halle haben müssen. Weil es sind ja auch Leute, man kann ja von 5 Cent bis 2 Euro spielen. Mhm. So, wenn das so richtige Süchtige, die spielen ja dann nicht auf 5 Cent, die spielen auf 2 Euro. Mhm. Wenn die das richtige Bild kriegen, dann können die auf einem Schlag 2.500 Euro gewinnen. Ja. So. Ach so, und dann müsst ihr das auszahlen, oder wie? Dann müssen wir das auszahlen. Ach so, aber... Das Geld kommt ja nicht aus den Automaten raus, sicher. Das haben wir ja dann. Verstehe. Mhm. So. Aber dann waren 800, 900 Euro ja nicht viel, was du da hattest. Nee, wir haben ja noch ein Tresor, so ist das ja nicht. Ach so, das ging ja noch weiter. Ja, auf jeden Fall, das, was ich in der Kasse hatte, das habe ich dann in der Kasse zum... Weil, wenn derjenige gewonnen hat, wir müssen die Automaten ja auch wieder mit 2 Euro Stücke auffüllen. Mhm. Ja? Und was ich jetzt in der Kasse hatte, ein Tresor, auf dem Trichter ist er anscheinend gar nicht gekommen. Ach so, das wollte ich jetzt fragen. Wusste der Täter, dass ihr ein Tresor habt? Offensichtlich dann nicht. Er wusste das, also wir sind der Meinung, das sind Leute, die bei uns in der Spielhalle auch verkehren. Das sind Süchtige, die Geld brauchen, zu spielen. Aber die müssen uns ja wissen, dass da hinten noch ein Geldschrank steht. Ja, aber ich bin der Meinung, das hätte zu lange gedauert. Verstehe. Okay, dann ist der mit den 800 Euro oder 900 Euro abgehauen. Mhm. Und wie lange dauerte das bis zum zweiten Überfall? Ja, der erste war im September, ja, und dann kurz vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten? Ja. Wie viel Geld? Zwei Wochen vor Weihnachten so. Ja, und wie viel Geld ging es da? Das war eine Lappalie, waren 400 Euro. Ja. Ne? Könntest du sagen, ob es derselbe war? Ja, wir sind der Meinung, wir haben ja Kameras im Betrieb und das ist alles aufgezeichnet worden. So, und von der Statur her und von der Maskierung her und von der Jacke her, und das war derselbe. Aber dieser Mensch ist bis heute noch nicht gefasst. Nein. Nein. Mhm. Ich meine, wir hatten zwar Fernseher da, ist auch im Fernsehen gebracht worden, aber... Warst du denn dann als Mitarbeiterin oder als Angestellte alleine in der Spielhalle? Ja, ich hatte noch einen Kunden da. Ja. Ne, aber also aus Aufsicht sind sie alleine da. Ach, und zwar nur ein einziger Kunde in der ganzen Spielhalle? Ja, das war kurz vor eins. Ach so. Zehn vor eins abends war das. Ach so, dann macht ihr zu. Ja, um 1 Uhr machen wir zu. So, dann stand der Typ mit einer Pistole dir gegenüber und hat die Pistole auf dich gehalten. Nee, der kam von hinten. Wir haben zwei Eingänge, einmal hinten vom Parkplatz aus und einmal von vorne von der Straße her. Ja. So, und ich sitze in dem Sinne, sitze ich mit dem Rücken zum Hinterausgang. Mhm. So. Und der ist dann von hinten reingekommen und hat mir eine Pistole am Kopf gehalten. Verstehe. So, dass du dich gar nicht umgedreht hast? Ich konnte mich gar nicht mehr umdrehen. Ich hatte solche Angst. Ich habe nur die Pistole also, noch gesehen. Dieser Moment, oder die, ja, das ist, glaube ich, das Gravierendste, wenn man das Gefühl hat, oder man sieht es mal kurz, dass eine Pistole auf einen gerichtet ist. Da rutscht das Herz doch in einen Abgrund, oder? Das ist sehr schlimm. Ja, das glaube ich. Deshalb will ich auch allen Leuten sagen, die jetzt zuhören, Verbrechern, tut den Leuten das nicht an. Das ist ein sehr ehrenwerter Aufruf. Also für ein paar hundert Euro oder, ich weiß es nicht, es ist sehr schlimm, die Angestellten auch. Mhm. Ja? Bist du denn danach dann wieder arbeiten gegangen, nach dem zweiten Mal? Ja. Ja, bis heute? Ja, ich arbeite immer noch da. Aber immer mit Angst? Mit Angst, ja. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich aufhören soll. Also mein Mann, er drängt mich schon ziemlich, er hat auch ziemlich Angst um mich, muss ich sagen. Ja. Ja. Er sagt, ich soll mir was anderes suchen, ich soll da aufhören. Passiert das denn in Spielhallen, ich bin nicht informiert, öfters oder? Ja, also bei uns ist es sehr schlimm, es sind jetzt mittlerweile in diesem Jahr sind schon 8 Überfälle. Ach so. Also jetzt in anderen Hallen, ne? Und da kann man nicht irgendwie irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen? Doch, das ist gemacht worden. Also wir haben von der Versicherung, also die Versicherung zahlt das Geld jetzt zurück. Ne? Also unser Chef zahlt das ja nicht. Ich meine Vorsichtsmaßnahmen, dass da keiner reinkommen kann, zumindest nicht von hinten, wenn du da alleine sitzt. Kann man da nicht irgendwas machen mit Türen? Ja, wir haben jetzt von den Versicherungen Auflagen bekommen. Ja. Wir müssen jetzt ab 22 Uhr Türen abschließen. Ja. Und jetzt hat der von draußen noch eine Kamera installiert. Ich kann jetzt, also die Türen sind zu abends ab 10 Uhr. Hätte man noch mal früher aufkommen können, ne? Ja. So. Und dann kann ich in der Kamera gucken und wer draußen steht und wen ich nicht reinlassen will, den lasse ich nicht rein. Andererseits kann das natürlich auch vor 22 Uhr passieren. Richtig. Ja. Nur, wo ich jetzt Angst vor habe, wenn wir nachts um 1 Uhr rausgehen, gehen wir von hinten raus, vom Parkplatz. Mhm. So. Das heißt, ich verstehe. Was ist, wenn ich die Tür abschließe und er steht hinter mir? Mhm. In der Tat. Und wenn man davon ausgehen kann, dass da eventuell noch mehr Geld irgendwo versteckt ist in den Räumen, ist das schon gefährlich für euch Angestellte, finde ich auch. Ja. Ja, also ich weiß ja, es gibt Menschen, die mit solchen Überfällen relativ locker umgehen, die können das wegstecken. Und es gibt Leute, für die ist das ein richtiger Schock und ein Traumata. Die tragen das lange mit sich herum. Du offensichtlich auch. Ich bin kein ängstlicher Typ. Ja. Also, ich habe auch nicht, dass ich jetzt irgendwie richtige Panik habe oder sowas. Mhm. Ne? Nur mir passiert das eben jetzt häufiger, dass ich nachts wach werde und ich bin dann nass geschwitzt und dann habe ich davon geträumt, dass der bei mir im Zimmer steht. Ja. Wäre denn die Lösung, wenn du da nicht mehr arbeiten würdest? Wahrscheinlich schon, ne? Dann kriegst du es aus dem Kopf raus. Schätze ich mal, ja. Ja. Dein Mann hat gesagt, du sollst da nicht mehr arbeiten. Ja. Wäre das denkbar? Aber... Ja, ich arbeite eigentlich gern da. Ich bin gern mit Menschen zusammen und so. Aber da muss man abwägen, ob man, was das Gute und das Schlechte ist. Das Gute ist, du arbeitest da gern, du verdienst deine Kohle da. Aber wenn du permanent unter Angst leidest oder sogar jeden Abend Angst hast, da rauszugehen und das mit nach Hause nimmst in deine Träume, da muss man schon irgendwie eine Konsequenz ziehen, finde ich. Ja, gut. Ich meine, bei uns ist es auch schwierig, in der Gegend einen Job zu finden. Ja, genau. Das ist natürlich auch ein Argument. Das ist ein Argument. Jetzt ist die Frage, geht man da jetzt psychologisch ran? Das könnte man natürlich auf jeden Fall machen, dass du mal ein paar Stunden zu einem Traumatherapeuten gehst, der dir da so ein paar Tipps gibt, wie du das besser für dich verarbeiten kannst und vielleicht auch ein paar Mechanismen entwickelst gegen die Angst. Aber eine Grundangst wird ja auch kein Psychologe wegtherapieren können. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich das jetzt jede Nacht träume oder so, Also wenn ich jetzt panische Angst hätte, dann würde ich dann sagen, gut, ein Psychologe wäre das vielleicht besser. Ja, ja. Aber das ist ja nicht so. Ich meine, ich gehe auch nicht mit Angst zur Arbeit. Merkst du denn, das ist ja nun schon wieder einige Monate vergangen, merkst du, dass das schlimmer wird? Oder ob dass es sogar ein bisschen besser wird, seitdem das letzte Mal passiert ist? Das ist schon besser. Also, das Schlimmste waren die ersten 2 Wochen. Ja. Ne? Da war ich wirklich mehr am Kämpfen, sollst du oder sollst du nicht gehen. Also ich würde dir gerne mal einen Tipp von meinem Psychologen geben lassen, wenn es dann doch noch schlimmer würde. Und dann musst du letztendlich für dich entscheiden, dann musst du abwägen. Ist die Aversion zu groß, dann musst du raus aus dem Job? Oder beruhigt es sich irgendwann, dass du sagst, na okay, komm, die Tür ist jetzt zu, die Kamera ist da, ich schaff das schon. Das kann man von außen gar nicht so raten, das musst du für dich alleine entscheiden. Ja. Heike. Ich meine, das ist schon extrem, in so einer Spielhalle zu arbeiten. Ich meine, du hast es vielleicht noch nicht erlebt, so Süchtige, ne? Mhm. das ist extrem. Ich will dir sagen, mir würde am meisten Sorgen machen, wenn du meine Freundin, meine Frau wärst, die Vorstellung, du musst da nachts um eins hinten aus dem Hinterausgang rausgehen. Ja, die Sorgen macht dein Mann sich auch. Ja, das finde ich auch sehr berechtigt. Mhm. Da gibt's auch nichts zu diskutieren, die ist berechtigt. Die Sorge hätte ich auch. Also ich glaube, ich werde doch einen Job wechseln. Also, vielleicht. Dennoch, kannst du kurz mit meinem Psychologen mal sprechen, wenn er noch einen Tipp hat? Ja. Wäre nicht schlecht. Lieber Heike, dann legst du auf und wirst von Henning zurückgerufen. Gut, alles klar. Alles Gute wünsche ich. Ja, schöne Sendung noch. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema übermorgen. Übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, haben wir wieder unsere Themennacht. Und das Thema übermorgen heißt, vor mir ekeln sich alle. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die von anderen eher gemieden werden, weil sie vielleicht stinken oder eine bestimmte Erkrankung haben oder sich merkwürdig benehmen oder einen für andere Leute ekligen Job ausüben, was auch immer. Wenn ihr von euch den Eindruck habt, dass viele Menschen sich ekeln, vor euch ekeln, dann meldet euch hier bei mir. Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch gerne per Mail schon anmelden, domian@wdr.de. Und ansonsten natürlich dann auch übermorgen telefonieren. Heute nach wie vor freie Themennacht und ich freue mich jetzt auf die Christiane und die ist 64. Guten Morgen, Christiane. Hallo, Domian. Hallo. Es ist ein Wunder, dass ich das Thema nicht verfehlt habe. Ich habe einfach angerufen, weil ich sehr traurig bin. Ich habe meinen Mann heute verloren. Er ist um 19.30 Uhr verstorben. Er ist erstickt. Um 19.30 Uhr ist er erstickt? Ja. Wie ist das passiert? Mein Mann hat ein unheilbares, nicht kleinzelliges Lungenkarzinom seit 1,5 Jahren. Und es war schlimm. Ich habe ihn die letzten Wochen gepflegt. Er hat nichts mehr gegessen, hat 40 Kilo gewogen. Er lag zu Hause? Ja. Mhm. Und er wollte auch nicht mehr ins Krankenhaus. Vor Ostern war er das letzte Mal drin. Er konnte keine Chemo mehr kriegen, weil er das nicht mehr verkraftet hätte. Dann hat er Tabletten bekommen. Mhm. Und ich habe zu Gott gebetet, er möge ihn endlich holen. Und dann hat sich alles zugespitzt, ich kann das nicht erklären, das ist ganz schlimm. Ich habe noch nie einen Menschen so leiden sehen wie meinen Mann. Ich habe meine Mutter verloren vor 6 Monaten am 14.11. Die hat auch furchtbar gelitten, aber er hat noch mehr gelitten. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ganz schwer. Das heißt, du hast zwei schwere Schicksalsschläge jetzt gerade hinter dir. Du hast deine Mutter verloren, die auch lange erkrankt war. Ja, sehr krank. Ich habe seit 9 Jahren mich um meine Eltern gekümmert. Mein Vater hat über 80 Jahren noch Krebs bekommen, hat es aber geschafft. Und ich selber bin prädestiniert für Krebs, weil ja meine ganze Verwandtschaft, mütterlich, väterlicherseits, alle Krebs hatten. Hm. Mich hat es nicht getroffen, es hat meinen Mann getroffen. Ein guter Mensch, ein wunderbarer Mensch. Du hast gerade gesagt, das ist ja schon schockierend, wenn man das hört. Mein Mann ist heute um 19.30 Uhr erstickt. Er ist zweimal gestorben. Er ist einmal erstickt. Er hat an mich geklammert. Ich war im Krankenhaus. Ich habe einmal drin geschlafen. Heute habe ich dann gemerkt, ich glaube, es geht zu Ende. Aber heute dann ist er dann. Dann bin ich geblieben, dann bin ich weggegangen, weil die Schwester drin war. Dann hat er so Angst gehabt. Und dann konnte nicht mehr sprechen, gar nichts mehr. Mhm. Er konnte sich nicht mehr artikulieren. Also er ist heute im Krankenhaus gestorben. Ja. Mhm. Und ich war dabei. Mhm. Und ich hat einen Hustenanfall gekriegt. Er hat gehustet wie nie. Vorher hat er noch Morphium gekriegt. Mhm. Und dann habe ich der Schwester geklingelt, die Schwester kam nicht. Dann bin ich rausgelaufen und gesagt, Hilfe, mein Mann erstickt. Mhm. Dann kamen die, das waren 4-5 Sekunden und dann war er tot. Mhm. Er ist erstickt, die Augen sind ihm aus den Höhlen getreten und dann ist er wieder aufgewacht. Ist er wieder aufgewacht? Ja, er ist zweimal gestorben. Und dann ist er Gott sei Dank in meinen Armen gestorben. Gott, was für eine Qual für den Mann. furchtbar. Ich habe zu Gott gebetet, bitte hol ihn endlich und mach diesem Drama ein Ende. War, glaubst du, dass er in der Sterbephase bei Bewusstsein war? Ja. Ja, er das hatte auch. Angst, er hat immer geweint, er hatte Angst, er hat sich an mir festgeklammert, hat meinen Kopf gegriffen, soweit er noch greifen konnte. Er sah ja aus, ein Biafra-Kind, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ja, 40 war Kilo. War gegen ist... ihn. Er hatte nur noch Knochen und Haut drüber. 40 Kilo. Was hast du denn nach diesem Drama, nachdem er zweimal gestorben ist, wie du es gerade erzählt hast, was hast du danach dann gemacht? Bist du bei ihm im Zimmer geblieben? Ich bin im Zimmer geblieben, solange es ging. Hab dann ein paar Verwandte angerufen. Wir haben beide keine Kinder. Wir haben das erst vor 13 Jahren kennengelernt. 99 haben wir geheiratet. Mhm. Ich bin zum dritten Mal verheiratet. Ich hatte den besten Mann, den man sich vorstellen kann. Hat mir immer geholfen, das war ein Traummann. Jeder hat ihn geliebt, jeder, egal wohin er kam. Und ich weiß nicht, warum er so leiden musste. Ich wollte gerade sagen, wie schlimm, und dann muss ein so guter Mensch so leiden. Und ich verstehe es nicht. Meine Mutter hat schon so leiden müssen. Hat eine desaströse Lunge gehabt, hat immer Lungenentzündung gekriegt, immer und immer und immer. Seit 9 Jahren kümmere ich mich um meine Eltern. Mein Vater hat über 80 einen Krebs bekommen, hat ihn aber überstanden. Hat dein Mann heute, dann, nachdem er dann endgültig verstorben war, war er da im Gesicht entspannt oder sah es immer noch sehr verzerrt? Nein, ich denke, er war entspannt. Mhm. Er ist wirklich, das hört sich blöd an. Ich habe der Schwester gerufen, die kam nicht. Also mit dem Telefon da. Und dann bin ich raus und habe geschrien, Hilfe, mein Mann erstickt. Dann sind die gekommen und innerhalb dieser paar Sekunden war er tot. Und? Kein Puls mehr. Und dann ist er wieder aufgewacht. Ja. Mhm. Wie lange bist du bei ihm geblieben dann noch? Ich bin dann noch eine Stunde geblieben, weil der Arzt keine Zeit hatte, weil er einen Notfall hatte und das Leben geht vor, das verstehe ich ja auch. Und habe dann meinen Schwager gefragt, der selber am Krankenhaus Traunstein arbeitet, und habe gesagt, kann ich jetzt gehen? Was soll ich machen? Ja, du kannst gehen. Jetzt bist du zu Hause. Mhm. Ich habe jetzt bis 10:30 sämtliche Leute angerufen. Und ich bin leer jetzt. Bin richtig leer. Mir ist schlecht. Ich wollte es gerade sagen, das ist wahrscheinlich, jetzt ist alles in dir. Trauer, Erleichterung. Ja, ich wollte, dass er stirbt. Ich wollte, dass ihn der liebe Gott endlich zu sich holt. Dennoch ist natürlich ein ungeheures Maß von Traurigkeit auch da. Ja, es ist Wahnsinn. Alles ist da. Dann wahrscheinlich hätte ich dich nicht angerufen, Domian. Ja, ich weiß. Weil ich sehe deine Sendung öfter. Ich konnte jetzt wieder nicht schlafen. Mir war schlecht. Ich habe mir den Finger hintergesteckt, dass ich brechen kann. Dann bin ich wieder aufgestanden, habe gesagt, okay, jetzt schaue in den Fernseher rein, irgendwas werde ich finden, habe ich dich wieder gefunden. Ich habe das schon oft bei der Sendung zugehört. Wahrscheinlich gehen einem neben allen Gefühlen dann auch solche Sachen durch den Kopf, wie schlimm er in den letzten Zeiten und Monaten gelitten hat. Und er hat furchtbar gelitten. Er müsste eigentlich klinisch schon 2008, am 16.12. habe ich ihn ins Krankenhaus gebracht. Am 20. ist er ins Rechts der Isar gekommen, weil er sonst erstickt wäre, weil das Karzinom auf die Schlagader gedrückt hat. Und dann haben wir das geschafft, dann haben wir jenes geschafft, wir haben so vieles geschafft und immer die Hoffnung, und vor 5 Wochen habe ich die Hoffnung aufgegeben. Wusste er, dass es jetzt zu Ende geht? Ja, aber er hat mit mir leider nicht drüber gesprochen. Das konnte er nicht. Und du wolltest ihn auch nicht ansprechen? Es gab nein. Naja, das kann ich auch verstehen. Wenn dann. Und das Schlimme ist, dass er hat mir immer den Rücken freigehalten. Er war der einzigste Mann in meinem Leben, mit dem ich hätte alt werden können. Und ich habe einfach kein Glück im Leben. Ich bin geboren, um Menschen zu pflegen. Das geht mein ganzes Leben so. Meine ganze Familie, väterlicher, mütterlicherseits, ist an Krebs verstorben. Aber Christiane, dann hast du eine ganz große Lebensleistung schon aufzuweisen. Ja, das habe ich. Ja. Sehr schwer für dich, aber du hast dann sehr, sehr, sehr, sehr viel Gutes für andere Menschen getan. Das schon. Ich bin offenbar auf die Welt gekommen, weil ich wollte eigentlich eine große Familie haben mit vielen Kindern. Mhm. Das ist mir nicht erfüllt worden. Also es musste alles so laufen, wie es halt der liebe Gott bestimmt hat. Du sagst, der liebe Gott, bist du eine gläubige Frau? Ich bin eine sehr gläubige Frau, bin aber nicht mehr in der Kirche. Naja gut, das muss ja ich auch nicht. Ich glaube an Gott, aber nicht an die Institution Kirche. Das und jetzt heißt, ist das Problem, mein Mann ist auch aus der Kirche ausgetreten, ist aber kein Problem, jetzt kriegt er halt eine Bestattung und es ist alles so komisch. Am Freitag noch habe ich mit Lügen, habe gesagt, ich muss einkaufen, das habe ich alles am Tag vorher gemacht, habe gelogen, habe mich abgeschunden und habe dann am Freitag war ich in dem Bestattungsinstitut, habe schon alles angeleiert, war heute Morgen wieder da. Und bin dann ins Krankenhaus gefahren, bin dann wieder heimgefahren, bin wieder reingefahren. Du hast diese ganzen Bestattungssachen schon geregelt, als alles er noch lebte. Schon geregelt, ja. Und du hast ihn dann angelogen, hast gesagt, muss was einkaufen gehen. Und ja. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn man das vorher schon regelt. Ja. Denn jetzt bist du in einem solchen Ausnahmezustand. Ja. Insofern ist das jetzt hilfreich, dass du einige Sachen schon organisiert hattest. Finde ich völlig genau. In Ordnung. Manch einer wird sagen, wie kann die Frau zum Bestatter gehen, während der Mann noch lebt. Ich finde das völlig in Ordnung. Ja, das ist auch richtig. Ja, weil meine Mama, wie die gestorben ist, am 14.11. Ja. Ich habe in der Zeit kam mein Mann ins Krankenhaus. Zuerst habe ich meine Mutter ins Krankenhaus gebracht. Dann am Montag kam mein Mann ins Krankenhaus, am Freitag vorher meine Mutter. Dann habe ich gesagt, schlimmer kann es nicht mehr kommen, weil jetzt sind beide im Krankenhaus und meine Eltern sind ca. 55 Kilometer weg. Bin ich nach Bogenhausen gefahren ins Krankenhaus und bin ich nach Nymphenburg in München gefahren ins Krankenhaus. Christiane, woher nimmst du die Kraft für alle? Das weiß ich nicht. Ich muss ja, ich kann ja nicht ja, anders. Ja, du musst jetzt, du hast, ja. Und dann habe ich gedacht, und dann habe auch gesagt, schlimmer kann es nicht mehr kommen und diesen Spruch werde ich nie mehr gebrauchen, weil es kam schlimmer. Mhm. Als mein Mann noch im Krankenhaus war, ist meine Mutter verstorben. Du hast auch aus früheren Beziehungen keine Kinder? Nein. Hast du denn jetzt jemanden, der dir ein bisschen zur Seite steht? Ja. Oder auch, was heißt ein bisschen, der wirklich zur Seite steht? Ja, schon. Das schon. Also du bist nicht ganz alleine? Nein, das bin ich nicht. Aber letztendlich ist man mit dem, was man macht, trotzdem alleine. Ja, natürlich. Aber dennoch ist es hilfreich, wenn ein Mensch da ist. Ja, natürlich sind Menschen da. Das heißt, du musst jetzt irgendwie über die Nächte kommen. Ja, das ist mein Problem. Darum habe ich heute angerufen. Ich finde es auch, ich will immer sagen. Ich habe mich ins Bett gelegt, mir war schlecht. Ich habe natürlich was gemacht, was man nicht macht. Ich habe Uso getrunken, weil mein Mann und ich, haben eine Liebe für Griechenland gehabt. Das ist auch völlig normal. Wir wollten auch auswandern. Da habe ich auf ihn zwei Uso getrunken und das war ein bisschen zu viel. Da war mir schlecht. Da bin ich wieder aufgestanden, habe gedacht, jetzt zappe ich mal rum im Fernseher. Ich habe eigentlich gar nicht gedacht in dem Fall jetzt. Ja. Und dann kamst du in der Sendung und habe mir gedacht, jetzt rufe ich an. Wie sind denn jetzt die weiteren Pläne? Wann wird die, was für eine Bestattung wird es sein? Wird es eine Erdbestattung sein? Es wird eine Erdbestattung sein in seinem Heimatort. Ich wohne in Grafing bei Ebersberg und er hat in Grassau gewohnt. Wo meine Mama begraben ist, im Münchner Westfriedhof, was soll er da? Ja, das heißt, ich werde das Grab irgendwann auflösen, wenn mein Vater gestorben ist. Um den muss ich mich ja auch kümmern. Wird es diese Woche noch sein, die Beerdigung? Ich hoffe, ja. Da wird das noch eine sehr, sehr turbulente Woche auch und die Stille kommt danach erst. Die Stille danach wird fürchterlich. Ich weiß es. Weißt du, Christian, ich hab das ja hier schon ein paar Mal gesagt, ich finde das auch völlig in Ordnung. Wenn man in einer solchen schlimmen Situation ist, kann man sich von einem Arzt auch schon mal eine Schlaftablette aufschreiben lassen, damit man pennen, schlafen kann. Ja, das habe ich schon. Ja. So ist nicht. Also, man kann ja unter diesen Umständen gar nicht schlafen. Nein, das kann man nicht. Ich schlafe ja die meiste Zeit eine Stunde, zwei Stunden. Ich war von Samstag auf Sonntag im Krankenhaus, habe dort geschlafen. Und heute hat man mir auch angeboten, dass ich schlafen kann, sage, ich brauche kein Bett, ich brauche nur einen Stuhl. Ich muss bei meinem Mann, der hat immer nach mir gegriffen. Du kannst dir das nicht vorstellen, Domian. Ich habe so ein Leid, bei meiner Mutter gesehen, die war 16 Tage im Koma 2008. Dann konnte ich nicht mehr gehen. Ich musste wieder meine Krücken rausholen. Ich bin erwerbsunfähig geschrieben. Habe 80% Erwerbsunfähigkeit. Ich konnte nicht mehr gehen, musste die Krücken holen. Dann habe ich das alles überstanden. Also ich kann das gar nicht alles erklären. Das ist ein Wahnsinn, ich ahne was ich erlebt habe. Ja. Das heißt, jetzt fällt ja auch eine ungeheure Last von dir ab und eine wahnsinnige Erschöpfung kommt da wahrscheinlich jetzt zutage. Das wird jetzt ganz schlimm, das weiß ich. Ich werde in ein tiefes Loch fallen. Das Komische ist, weißt du, ich bin nie depressiv geworden. Ich neige dazu, depressiv zu sein. Ich habe auch eine psychosomatische Kur hinter mir, weil ich mit meinen Männern so viel Schreckliches erlebt habe. Und ich glaube, ich will dir mal was sagen. Ich glaube, so wie du mir das jetzt geschildert hast, glaube ich, dass du sagen kannst, ich habe alles das getan, was ich tun kann. Ja, und das aber ist schon das Schlimmste war für mich, dass ich meinen Mann am Samstag die Ärztin rufen musste, die Hausärztin, sagen musste, du musst ins Krankenhaus, weil sonst wäre er hier zu Hause erstickt. Mhm. Ich konnte ihn ja gar nicht, ich habe ihm eine Bettpfanne besorgt, alles gemacht, aber das ging ja alles nicht mehr, weil er hat ja abgebaut innerhalb von ein paar Tagen. Sowas kann man sich nicht vorstellen, der Mann hat gelitten. Christiane, das gibt's nicht. Mir tut es wahnsinnig leid, was du jetzt gerade erlebt hast. Danke, Domian. Und ich weiß aber, ich spüre das, dass du eine sehr tapfere Frau bist. Ja. Und dass du tolle Sachen schon geleistet hast, auf die du auch stolz sein kannst. Und das heißt, jetzt wirst du die nächste Zeit, die sicher auch nochmal sehr, sehr anstrengend wird, die wirst du auch schaffen. Du hast deinen Glauben, der hilft dir dabei. Und ich möchte gerne, dass wir dich jetzt nochmal anrufen, weil ich dich nicht einfach so jetzt verabschieden möchte. Ja, danke. Das heißt, du legst auf und wir melden uns nochmal. Ja, mein tiefes Beileid und viel Kraft für die nächste Zeit wünsche ich dir. Danke dir. Auf Vielen Wiederhören. Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Servus. 1:42 gleich und hier ist Denise, 24. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Denise. Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist, Freund der und ich, diese Beziehung, die wir im Moment führen. Und zwar, wir kennen uns jetzt seit etwas über 4 Monaten. Mhm. Und gesehen, regelmäßig haben wir uns davon eine Woche, und zwar die erste Woche, wo wir uns kennengelernt haben. Das war ein bisschen wenig, ne? Ja, weil nach 8 Tagen ist er verhaftet worden und ist inhaftiert seitdem, jetzt 4 Monate. Weswegen ist er verhaftet worden? Was wirft man ihm vor? Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht, weil wir haben uns ja gerade erst kennengelernt und dann hat man ja andere Sachen im Kopf wahrscheinlich, ne? Aber jetzt weißt du's. Jetzt weiß ich ja, also der hat ein Handy-Moment hat er sich halt organisiert. Da war natürlich nicht, wir telefonieren so überwiegend abends. Mhm. Und weil ich ja total überrumpelt worden bin, wollte ich natürlich alles wissen. Mhm. Und er war halt vorbestraft wegen Einbruch und Diebstahl, Raub. Oh. Und hat eine Bewährungsauflage bekommen, war schon inhaftiert einmal 3 Jahre und 4 Monate. 3 Jahre und 4 Monate? Ja, war schon inhaftiert und ist dann wieder rausgekommen auf Bewährung, sollte Arbeitsstunden machen. Und was hat er angestellt? Also jetzt inhaftiert ist er aufgrund seiner, ich weiß nicht, wie man das nennt, weil er halt die Bewährungsauflagen nicht eingehalten hat, diese Arbeitsstunden. Mhm. Und und aufgrund seiner Vorstrafen natürlich, weil er halt kein unbeschriebenes Blatt ist. Wie ist denn das für dich, wenn du plötzlich einen ganz anderen Menschen kennenlernst? So hast du ihn ja gar nicht, wie du gerade gesagt hast, gesehen. Das ist für mich immer noch genau der gleiche. Also das ist ja aufgrund seiner Vergangenheit, die Straftaten hat er begangen, da waren wir noch nicht zusammen. Mhm. Aber schockt dich das, dass dieser Mensch zu solchen Sachen fähig war, die er früher begangen hat? Genau, richtig. Ja. Und ich wollte halt alles wissen. Mhm. Ne, ich wollte wissen, was für ein Raub, was für Einbrüche das waren. Genau. Hat er Menschen verletzt? Ja, also das Schlimme, worüber ich wirklich die Nächte um die Ohren haue, ist also, die Einbrüche waren halt in einem Autohaus. Mhm. Da hat er halt ein Auto geklaut, das war halt in Verbindung mit dem Diebstahl. Mhm. Und dann war halt einfach noch ein Verfahren, das ist aber noch offen, also noch nicht für bestraft worden. Und da habe ich halt am meisten Angst vor. Ne? Ich habe jetzt in den letzten 4 Monaten 6 Kilo abgenommen. Ja, die Frage war gerade gewesen, hat er Menschen verletzt? Nee, verletzt nicht. Also es war halt räuberische Erpressung oder Raub. Und also er hat keinen verletzt, die Leute haben ihm das freiwillig natürlich nicht gegeben, aber um sich halt selber zu schützen, ne, haben sie ihm halt alles gegeben, was er halt wollte. Aber räuberische Erpressung ist natürlich auch schon eine sehr heftige Straftat. Ja, ne? Ja, richtig. Und das Schlimmste halt, ne, weil er hat halt immer wieder von dem offenen Verfahren gesprochen, weil meine Hoffnung ist halt, dass er nach 9 Monaten rauskommt. Mhm. Ja, das steht allerdings noch in den Sternen, weil er halt das offene Verfahren geht halt wegen versuchten Totschlag, ne? Aha. Und ich bin zutiefst geschockt. Das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich derjenige ist. Was wirft man ihm da vor, was er getan haben soll? Also ich habe ihn gefragt da ganz genau, weil ich wollte das alles wissen. Ich möchte natürlich genau wissen, mit wem ich da zusammen bin. Und er war halt irgendwie, das war halt irgendwie seine Ex-Freundin, sie ist ihm halt irgendwie fremdgegangen und daraufhin war halt total betrunken wohl irgendwie, ist halt auch schon, liegt aber auch anderthalb Jahre jetzt zurück. Naja, ist ja egal. Und hat halt diesenjenigen gesehen, in der Wohnung, in der Privatwohnung oder bei einer Bekannten in der Wohnung, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Da ist er ihm halt unter die Augen gekommen und ist halt völlig ausgerastet, ne? Der junge Mann, der musste wiederbelebt werden an Ort und Stelle. Mhm. Und also, ja. Hätte auch ganz schief gehen können. Das hätte auch tödlich enden können für den Mann, ja, damals, ja. Mensch, jetzt bist du 4 Monate mit dem eigentlich erst zusammen. Eigentlich nur eine Woche. Eigentlich, aber wir sehen uns einmal im Monat. Ich bin in Düsseldorf und er wohnt in, also was er wohnt, ich inhaftiere zurzeit in Neubrandenburg. Wie alt ist er? Und 27. Was ist denn dein Gefühl zu ihm? Zurzeit. Wow, wahnsinnig, wie noch zu keinem anderen zuvor. Trotz allem? Trotz allem, ja. Also ich bin natürlich geschockt, mich lässt das natürlich auch nicht kalt. Wie steht er denn zu all dem, was er gemacht hat? Ja, also wenn ich mit ihm telefoniere, er bereut es halt, ne? Also, und warum ist er jetzt wieder, halt immer, warum hat er sich nicht an die Auflagen gehalten? Ja, er hatte keine Lust. Ich habe ihn gefragt und ich habe gesagt, du kannst das doch nicht einfach so aufs Spiel setzen. Er wusste ja, die Konsequenzen. Aber das zeugt ja nun gerade nicht von großer Reife und von Sinneswandel. Wenn du sagst, ich hab keine Lust. Genau, richtig. Und ich weiß es auch nicht. Aber das kann jetzt bedeuten, dass er jetzt richtig länger noch in den Knast wandert. Richtig, also er hatte halt da einen Anwalt, mit dem er wohl nicht so zufrieden ist. Und jetzt habe ich ja halt hier in Düsseldorf nach einem Anwalt mich umgeschaut und habe halt einen sehr guten gefunden. Und er versucht halt eben rauszubekommen, dass er das Verfahren, was jetzt noch offen ist, dass er das halt von draußen regelt. Weil der Anwalt hat mir halt gesagt, dass es hauptsächlich, so unseriös sich das auch anhört, das Verfahren meistens zum Haftende beschlossen wird, dass die Leute halt komplett das hinten dranhängen quasi, diese Strafe. Na gut, also und da müssen wir jetzt halt drüber reden. Mein Grau, ne? Grundsätzlich ist ich finde, deine Fragestellung muss sein, wie sind meine Gefühle zu diesem Mann, wie bewerte ich dessen Taten und wie sehr glaube ich das, was er sagt? Ich glaube ihm jedes Wort. Ja, Vorsicht. Du bist im Moment liebestrunken. Natürlich soll jeder eine Chance haben, gar keine Frage. Ja, aber man muss auch an jeden sehr kritisch rangehen. Das hat er sich komplett selbst nochmal eingebrockt. Und er ist 27. Ja. Weißt du, da erwarte ich schon, dass er ein bisschen erfahrener ist und Verantwortung für sein Leben übernimmt. Und nicht von einer Scheiße in die andere reinreizt. Ja, klar, richtig. Und es geht um das Leben eines Menschen, was er hätte zu verantworten. Richtig, genau. Und die Sache war halt, ich weiß jetzt nicht, ich gehe davon aus, dass es stimmt. Ich warte jetzt also auf die Akteneinsicht von dem Anwalt, den ich hier besorgt habe. Könnte alles noch schlimmer kommen, wenn du die Akten erstmal liest. Ich weiß auch nicht, ich will ihm nichts unterstellen. Vielleicht sagt er dir wirklich die Wahrheit, aber man muss ja mit allem rechnen. Er hat dir ja immerhin in der ersten Woche auch nicht die Wahrheit gesagt. Nee, da hat er nichts, also ich meine, da war in dem Moment war es halt natürlich auch Vergangenheit, sage ich Nein, mal. Nein, ne? Trotzdem, also, ja gut. Also aber. Ich weiß nicht, wenn ich jemanden kennenlerne, ich verstehe, kann es nachvollziehen, ne? Dass er halt dann nicht mehr am dritten Tag sagt, ach übrigens, ich bin vorbestraft wegen Einbruch, Diebstahl und ich war schon mal 3,5 Jahre. Damit hätte er mich verkrault wahrscheinlich. Vielleicht nicht am dritten Tag, aber in der dritten Woche, aber da war er schon wieder im Knast. Da war er schon wieder weg, ja. Das ist die Frage, wann er damit rausgerückt wäre. Nach einer Woche, naja, okay, eigentlich... Also die haben ihn ja verhaftet. Und ich durfte ihn halt noch sehen auf der Polizeiwache. Er durfte halt, nachdem er da den Mann in der Wohnung so übel zugerichtet hat, durfte ich ihn halt noch einmal kurz sehen. Und von der Polizeiwache aus ist er halt sofort inhaftiert worden. Ich finde es interessant. Ich würde jetzt gerne mal so meine Fühler rausstrecken nach ganz Deutschland zu allen Leuten, die uns zuschauen und zuhören. Und so ein Stimmungsbild würde ich gerne erfühlen. Genau, weißt, das ist mir nämlich auch. Nee, also ich suche nur negativ. Nein, lass mich sagen. Weißt du, was ich glaube? Ich sag's so. Ich glaube, dass die meisten Menschen, die uns jetzt zuhören, die sagen, Denise, lass die Finger von dem. Ja, das sagen mir alle. Das sagen wir alle. Ich, aber kannst ich halt an ihm fest. Also. Kannst du im Moment nichts anfangen mit. Okay. Akzeptiere ich auch völlig. Aber du musst die Akten objektiv studieren und lesen. Natürlich. Ne? So. Und dann musst du mit dem auch hart ins Gericht gehen. Dass der klar eine Position einnimmt jetzt, auch glaubhaft für dich, dass der auf einen anderen Weg geht. Genau, ja, ich hatte ja auch mit ihm gesprochen, wie er sich das denn so vorstellt, weil er wohnt halt in Neubrandenburg, er hat seinen Wohnsitz dort und ich halt hier in Düsseldorf. Und ich weiß, das hört sich jetzt total krank an, wahrscheinlich, ich halte mich selber auch für verrückt, aber ich sage es einfach trotzdem, wir haben halt vor, dass er halt ja nach Haftentlassung, dass er halt zu mir nach Düsseldorf zieht. Und zwar aus dem Grund, dass er halt von diesem Umfeld da wegkommt. Das war halt, weil ich halt gesagt habe, wie er sich das vorstellt, sich zu ändern, wenn er entlassen wird quasi und wieder in seinen kompletten alten Freundeskreis und sein komplettes altes Leben reinrutscht. Was macht er denn beruflich? Er ist Maurer. Und hat er auch einen Job? Ja, natürlich, war berufstätig. Und jetzt halt investiert im Gefängnis, macht er das auch, geht also der Arbeit auch nach. Die Pläne sind natürlich schön, aber die können noch in weiter Ferne liegen, ne? Die Realisierung dieser Pläne. Ganz klar, genau. Also ich warte halt, Denise, natürlich, was das Urteil angeht, ne, was noch kommt. Ja, aber das Urteil kommt zurecht, weil er Dreck am Stecken hat. Ja. Keine Gnade. Also, das ist auch kein Kavaliersdelikt, das ist mir klar, um Gottes, es ist nicht zu verzeihen und nicht zu entschuldigen. So, wenn du mit einer harten, klaren Haltung an seiner Seite stehst, finde ich das gut. Aber du darfst nicht als liebestrunkene junge Frau da stehen und denken, ach, ich liebe ihn doch sehr und ich will bleiben. Nee, das nicht. Also natürlich liebe ich ihn. Du musst eine Linie vorgehen. Ja. Und ich sage ihm aber auch, also er muss schon, wenn er hier hinkommt, muss er schon nach meinen Vorschriften, also was heißt Vorschriften, aber so wie ich es mir halt vorstelle, ne? Ja, genau. Und er muss sich auch ab sofort so verhalten, dass es genau so entspricht, dementspricht, wie du es gerne möchtest. Richtig, genau. Und seit den letzten 4 Monaten ist es halt auch so, ne? Mhm. Also es ist wirklich, es ist halt wirklich so. Ich setze ihm halt die Auflagen, hört sich ein bisschen blöd an, ne? Aber er kommt mir halt extrem entgegen. Okay, es ist ein Experiment. Du hast das Risiko, dass das ganze Ding fulminant scheitert und du vor einem Scherbenhaus sitzt. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass wenn du das wirklich ehrlich meinst und er im Grunde genommen schon ein guter Typ ist, der bisher nur auf der schiefen Bahn war, dass du ihn rüberziehen kannst. Und das ist die große Chance in der Sache, finde ich. Ja, richtig. Und das, ich denke, die hat er verdient. Wenn er das wirklich so ernst meint, wie er es mir sagt, ich glaube ihm das einfach. Gut. Ist einfach die Wortwahl auch. Und ich brauche gar nicht drauf einzugehen. Dennoch Vorsicht, ne? Also es gibt also Skepsis ist nur wirklich angebracht. Wir können ja mal so verbleiben, dass du mich mal in ein paar Monaten nochmal anrufst und mir erzählst, wie es weitergegangen ist. Ja, kann ich machen. Würde mich sehr interessieren, Denise. Genau, ja, machen wir gerne. Natürlich. Alles Gute. Also ich fahre jetzt am 28. hin und dann melde ich mich in ein paar Monaten einfach nochmal. Ja, mach das mal. Vielleicht so im Herbst, das wäre ganz gut. Ja, mache ich. Wunderbar. Okay, alles Gute wünsche ich. Vielen Tschüss. Vielen Dank, Umjan. Tschüss. Die Denise war das und hier ist die Christine, die ist 25. Guten Morgen. Guten Morgen. Christine, um was geht's bei dir? Und zwar bei mir geht's darum, also ich habe bei mir ist nicht so ein ernstes Thema, wie ich bis jetzt gehört habe. Und zwar bei mir geht's um, also ich bin verheiratet seit 5 Jahren. Sehr glücklich. Gratulation. Bitte? Ich sagte Gratulation. Ah, danke schön. Und was mich etwas quält, ich habe sehr starke sexuelle Träume. Oh. Nachts und auch tagsüber. Was träumst du denn? Also Sex mit anderen Männern. Also nicht nur mit deinem Ehemann, sondern mit anderen Männern. Gar mit mehreren auf einmal? Nein, also mit einem, in einem Traum. Einem bestimmten anderen Mann oder einem? Nein, also es sind Fantasiemänner, es sind Männer, die ich vielleicht kennengelernt habe oder. Also verschieden. Heißt das denn, dass es in eurer Ehe nicht so, nicht mehr so doll läuft, sexuell? Nein, das ist es eben überhaupt nicht. Genau, das ist es ja. Also wenn es jetzt irgendwie schlecht laufen würde oder wir auch nicht mehr oder keinen Sex mehr hätten, dann würde ich sagen, okay, es liegt daran. Aber es ist mir eigentlich nicht so. Ich bin eigentlich sehr glücklich mit meinem Mann. Und also du bist sehr glücklich mit dem Mann, hast aber trotzdem einfach starke zusätzliche sexuelle Gelüste. Genau. Weiß dein Mann das? Nein. Nein, sagst du so zögerlich? Hast du so ein bisschen angedeutet mal? Also ich habe es ihm zwar schon gesagt, aber wenn ich ihm sagen würde, dass es mit anderen Männern sind, das würde er nicht so gut aufnehmen. Wie ist er denn so drauf? Meinst du, dass er ganz zufrieden ist mit euch beiden und mit eurer Sexualität? Dass er keine anderen Sehnsüchte hat? Also ich spreche ihn öfters drauf an, weil es mir eigentlich wichtig ist, ob er auch zufrieden ist oder nicht. Mhm. Und soweit er mir da sein Feedback gibt, ist es eigentlich okay. Also es ist gut, also er ist zufrieden. Wenn du diese starken sexuellen Sehnsüchte nach einem anderen Mann hast, also ich halte es nochmal fest, du möchtest nicht, dass mehrere Männer sich mit dir vergnügen, sondern ein anderer fremder Mann. Ja, genau. Was sind das konkret dann für Fantasien, die du da hast? Die sich, inwiefern unterscheiden die sich von dem, von der Sexualität, die du mit deinem Mann hast? Es ist halt, also es sind andere Orte, klar. Manchmal ist es wie so ein Soft-Porno-Film. Manche Träume, bei manchen geht es einfach nur um einmal den Sexualakt und dann ist es fertig. Und also es ist immer unterschiedlich, es ist nicht immer gleich. Sind die Männer in deinen Fantasien, sind die härter drauf als dein Ehemann? Nehmen die dich härter ran in der Fantasie? Auch. Ja. Ist denn dein Ehemann eher so ein Schmusetyp, so ein Softie? Nein. Also mal so, mal so. Ja. Also ist nicht immer gleich. Ja. Ja. Und es war auch schon, bevor ich geheiratet habe, hatte ich diese Träume ja auch schon und so. Mhm. Also auch bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Nur jetzt in der Zwischenzeit ist es so geworden, dass es fast jeden zweiten Tag kommt oder fast jeden Tag, Träume nachts und auch tagsüber. Das ist schon sehr oft und könnte auch schon so, das bestimmt zumindest dein Denken und könnte zu einem Problem werden, das Ganze. Ja, ich habe halt irgendwie Angst, dass das sich durch das bis irgendwann mal in die Realität umsetzt und das möchte ich auf keinen Fall. Weil das heißt, so ganz geheime Gedanken gibt es schon, dass du ganz geheim, dass du mal fremd gehst. Ja. Ja. Und das möchte ich auf keinen Fall, dass es zur Realität wird. Wie alt ist dein Mann? Mein Mann ist 32. 32. Jetzt wäre natürlich die Ideallösung, wenn ihr beiden ganz offen reden könntet und du ihm das so erzählst wie mir. Ja. So wie du mir das erzählt hast, höre ich halte das nochmal fest. Der Sex mit meinem Mann ist super. Ja. Ich liebe meinen Mann. Ja. So. Ich will mit meinem Mann auf jeden Fall zusammenbleiben. Ja, auf jeden Fall. Da gibt's gar keine Diskussion. Ich habe einfach nur Bock auf anderen Sex mal mit dem Kerl. Ja. Ne? So, wenn du so offen mit ihm darüber reden könntest und wenn er, ich weiß ja nicht, wie er so drauf ist, aber ich glaube, dass er eher zurückhaltend ist. Wäre das natürlich ganz toll, wenn ihr sagen würdet, wie wär's denn mal mit einem Dreier? Oh, nee. Das würde ich auf keinen Fall akzeptieren, Also mein Mann ist Araber und nein. Ach so. Kommt da auf keinen Fall in Frage. Oh. Nee. Aber für dich wäre das was? Ein Dreier, kann ich mir nicht vorstellen. Also bis jetzt, was sich bei mir bezogen hat, war immer nur auf zwei Personen, nicht auf mehrere. Könntest du dir vorstellen, mit deinem Mann in einen Swingerclub zu gehen und dass du da mit einem anderen Mann Sex hättest? Vor seinen Augen? Nicht unbedingt. Also mit seinem Wissen, nein. Auch nicht. So, dann hängst du in der Falle. Wenn er so klar strukturiert ist, dass er das auf keinen Fall alles tolerieren würde, jede Spielart der offenen Sexualität, die jetzt sich hier anbieten würde, dann hast du wirklich ein Problem. Also das würde er nie im Leben tolerieren. Also dann hast du ein Problem. Ja. Dann hast du ein Problem. Dann entweder unterdrückst du es und du legst selbst Hand an und bleibst in deinen Fantasien oder du gehst fremd und das ist auch nicht die Lösung. Nein, also das möchte ich auf keinen Fall. Ideal wäre es, wenn der Typ offen wäre, wenn der sagt, okay, komm, wir experimentieren mal ein bisschen. Mach du mal irgendwas, ich mach was, wir erzählen es uns hinterher und mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber das ist er nicht, wie du sagst. Nein, also das ist überhaupt nicht. Also er ist auch unten aufgewachsen und ist mit 21 oder so nach Deutschland gekommen und dann haben wir uns halt kennengelernt und so. Ich meine, er ist im Gegensatz zu den anderen schon sehr offen. Auch ja, aber er würde wahrscheinlich schon wahnsinnig werden, wenn du überhaupt die Fantasie so klar äußern würdest. Also wenn ich zu ihm sagen würde, ich träume nachts von anderen Männern, mit denen ich Sex habe, er würde durchdrehen. Mann! Da habe ich jetzt keine Lösung, Christine. Ich weiß keine Lösung. Ich habe die drei Möglichkeiten aufgezählt. Wenn alle drei Möglichkeiten nicht gehen, oder wenn die Hauptmöglichkeiten nicht gehen, weiß ich nicht. Wir rufen dich aber trotzdem nochmal an. Leg mal auf, die Sendung ist gleich vorbei. Okay. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Dann auch wieder mit einer offenen Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis dann. Ciao.